Nubien, das geheimnisvolle Land am Nil. Das Niltal südlich von Ägypten, Mitte des 2. Jahrtausends vor Christus. Eifrig bauen die Ägypter neue Festungen. Es wird Zeit, das Land nach Süden hin abzusichern. Zwischen dem 1. und 2. Nilkatarakt, wie Stromschnellen des Flusses bezeichnet werden, entstehen in diesen Tagen rund 20 Befestigungsanlagen. Sie ziehen sich wie Perlen auf einer Schnur am Nil entlang. Die Landschaft lädt dazu ein, gerade hier Verteidigungsanlagen zu errichten. Felsen ragen in die Höhe und stellen natürliche Aussichtsplattformen dar. Außerdem ist der Weg entlang des Nils die einzige Möglichkeit, um nach Oberägypten vorzudringen. Denn links und rechts des gewaltigen Flusses befinden sich Wüsten, die für Menschen kaum passierbar sind. Doch wovor haben die Ägypter Angst? Von welcher Übermacht fühlen sie sich bedroht? Die Antwort heißt Nubien oder Kusch, wie die Ägypter dieses Land nennen. Bereits 4000 vor Christus siedeln sich im südlichen Niltal an der Grenze zum heutigen Sudan erste schwarzafrikanische Nomaden an, die mit ihren Herden aus dem kargen Süden Afrikas hierher in die fruchtbare Nilebene gezogen sind. Eine der ersten Siedlungen, die sie gründen, ist Kerma. Im Laufe der Zeit entwickeln sich intensive Kontakte zu Ägypten, die unter Pharao Cheops, der ab 2620 vor Christus regiert, zu regen Handelsbeziehungen ausgebaut werden. Denn Nubien, das Land rund um Kerma, besitzt etwas, was beim ägyptischen Pharao große Begehrlichkeiten weckt: Gold. Da die Nubier bereit sind, dieses Edelmetall gegen Waren wie Keramiken oder Gewürze einzutauschen, besteht für die Ägypter keine Veranlassung, sich das Land gänzlich einzuverleiben. Immer wieder schickt Cheops Delegationen in den Süden, die dafür Sorge tragen, dass regelmäßig Goldnachschub in Ägypten eintrifft. Benötigt wird das glänzende Edelmetall, um die großen Tempelanlagen des Pharaos auszuschmücken und um mit anderen Völkern Handel treiben zu können. Doch nicht nur am nubischen Gold ist Cheops interessiert. Er lässt auf dem Nil auch riesige Steinquader nach Ägypten bringen, die für den Bau seiner Pyramide benötigt werden. Da der Bau der Pyramiden auch eine Vielzahl von Arbeitern erfordert, ziehen zu dieser Zeit auch hunderte nubischer Männer nach Ägypten. Gemeinsam mit den ägyptischen Arbeitern bewohnen sie kleine Dörfer, die am Rande der Baustelle errichtet werden. Und auch eine Gruppe erfahrener nubischer Bogenschützen wird angeheuert, die als Söldnertruppe im Dienste des Pharaos stehen. Im Laufe der Zeit verändert sich das Verhältnis zwischen den Ägyptern und den Nubiern jedoch. Die freundschaftlichen Handelsbeziehungen kühlen ab und die Arbeiter kehren allmählich in ihre nubische Heimat zurück. Die kleine Siedlung Kerma hat sich inzwischen zu einer Stadt entwickelt, deren Einwohner nun selbst Keramiken herstellen und Waffen schmieden können. Auf Waren aus Ägypten sind sie nicht mehr angewiesen. Da sie im fruchtbaren Niltal auch erfolgreich Landwirtschaft betreiben können, dauert es nicht lange, bis sich Kerma zu einem Stadtstaat entwickelt und sich schließlich zum Herrschersitz der Könige Nubiens aufschwingt. Rund 700 Kilometer vom Nil bis zum Roten Meer und 800 Kilometer vom späteren Abu Simbel bis hinunter nach Eritrea erstreckt sich das Land, das von Kerma aus regiert wird. Die Häuser, in denen die Menschen leben, sind aus ungebrannten Lehmziegeln erbaut. Der Palast, eine große Tempelanlage und eine weitläufige Totenstadt bilden das Zentrum der Kerma-Kultur. Wie zu dieser Zeit üblich, huldigen auch die Nubier einer Vielzahl von Göttern. Die Bedeutung eines Gottes spiegelt sich dabei in der Größe seines Tempels wider und in der Art und Anzahl der Opfer, die ihm dargebracht werden. Anders als die Pyramiden der Ägypter werden die Grabdenkmäler der Nubier nicht aus Steinen, sondern aus Lehmziegeln errichtet. Mit einer Größe von über 1000 Quadratmetern bilden sie das Zentrum der Totenstadt. Schmale Gänge und kleine Räume im Inneren deuten darauf hin, dass es sich bei diesen Grabdenkmälern um Heiligtümer gehandelt haben könnte, deren verschlungene, labyrinthartige Wege nur einem eingeweihten Personenkreis, wie beispielsweise Priestern, zugänglich waren. Die Wände der Grabdenkmäler sind mit bunten glasierten Keramiktafeln geschmückt und mit diversen Gemälden verziert, die Alltagsszenen aus dem Leben der Nubier darstellen. So sind unter anderem Abbildungen von Tieren und Menschen, aber auch immer wieder Szenen mit Bezug zum Nil, wie zum Beispiel Bootsfahrten, zu sehen. Als Bestattungsorte für die Herrscherfamilie werden diese Grabdenkmäler allerdings nicht genutzt. Sie sind wohl vielmehr eine Art ritueller Versammlungsort. Verstorbene Könige werden in kreisförmigen Hügelgräbern beigesetzt. Die Gräber sind ebenfalls aus Lehmziegeln erbaut und können je nach Status des Herrschers eine Fläche von bis zu 500 Quadratmetern einnehmen. Wie in vielen Kulturkreisen üblich, glauben auch die Nubier an ein Leben nach dem Tod. Um den verstorbenen Herrscher hierauf entsprechend vorzubereiten, wird seine letzte Ruhestätte mit einer Vielzahl von Grabbeigaben ausgestattet. Artefakte aus Keramik, Elfenbein, Schilf, Ton und Stein finden sich ebenso in den Gräbern wie Waffen aus Bronze. Darüber hinaus wird die gesamte Dienerschaft nach dem Ableben des Herrschers getötet und mit ihm zusammen bestattet, damit sie ihrem Herrn auch im Jenseits zur Seite stehen kann. Eine Mumifizierung verstorbener Könige, wie sie in Ägypten praktiziert wird, kennen die Nubier nicht. Auch die Verwendung einer Schrift, wie sie sie durch den jahrzehntelangen intensiven Kontakt mit den ägyptischen Nachbarn kennengelernt haben, ist bei den Nubiern nicht gebräuchlich. In der ersten Hälfte des 2. Jahrtausends vor Christus verschieben sich die Machtverhältnisse zwischen Ägypten und Nubien zusehends. Während es dem nubischen Herrscher Nedjech gelingt, sein Reich immer weiter Richtung Ägypten auszudehnen und auch die ersten Festungen entlang des Nils einzunehmen, kämpfen die Ägypter im Norden gegen eine andere Großmacht, die Hyksos. Durch kräftezehrende Kriegszüge geschwächt, können sich die Ägypter gegen dieses semitische Volk, das mit Streitwagen und ausgefeilten Waffen über ihr Land herfällt, nur mühsam zur Wehr setzen. Schnell fallen die ersten Städte in die Hände der Angreifer. Doch dann gerät ihr Vormarsch ins Stocken. Den Ägyptern gelingt es, die eigene Armee zu stärken und den Angreifern Widerstand zu leisten. Da wendet sich Apophis, der Herrscher der Hyksos, an die Nubier und bittet diese um Hilfe im Kampf gegen die Ägypter. Ob tatsächlich eine Allianz zwischen den schwarzafrikanischen Kriegern Nubiens und den vom asiatischen Kontinent stammenden Angreifern geschlossen wird, ist nicht überliefert. Sicher ist, dass die Nubier während der ägyptischen Belagerung durch die Hyksos ihren Einflussbereich ständig weiter ausdehnen. Erst mit dem ägyptischen Pharao Ahmose I., der ab 1550 vor Christus regiert, wendet sich das Blatt für die Ägypter wieder. Unter seiner Regentschaft gelingt es, die Hyksos aus dem Land zu vertreiben und die besetzten Städte zurückzuerobern. Kaum ist diese Aufgabe bewältigt, wenden sich die Ägypter dem Süden ihres Reiches zu. Das Ziel ist klar. Die Kusch, wie sie die Nubier nennen, müssen vernichtet werden. Zunächst erobern die Ägypter ihre einstigen Festungen zurück. Dann greifen sie Kerma, das Herzstück des Nubierreiches, an. Die Nubier haben den ägyptischen Invasoren nur wenig entgegenzusetzen. Pharao Thutmosis I. gelingt es, um das Jahr 1500 Kerma einzunehmen und zu zerstören. In den kommenden Jahrzehnten legen alle ägyptischen Regenten großen Wert darauf, im ehemaligen Herrschaftsgebiet der Nubier ihre Präsenz sichtbar zu machen. Neben Siedlungen und Kontrollstützpunkten, die errichtet werden, ist vor allem die Tempelanlage von Abu Simbel, die Ramses II. Um 1250 vor Christus auf ehemals nubischem Boden erbauen lässt, eine Demonstration der ägyptischen Vorherrschaft. Um sich dauerhaft die Kontrolle über Nubien zu sichern, setzen die Ägypter einen Vizekönig ein, der in An-Niba, einer Stadt ca. 250 Kilometer südlich von Aswan, residiert. Die Position des Vizekönigs hat meist ein ägyptischer Prinz inne, der eine starke Verbindung zum Hof des Pharaos hat. Dieser soll dafür Sorge tragen, dass die unterworfenen Nubier keine Aufstände planen und sich nicht gegen die Fremdherrschaft der Ägypter auflehnen. Durch die Besetzung Nubiens sichern sich die Ägypter die Versorgung ihres Landes mit Gold, das Ende des zweiten Jahrtausends dringender benötigt wird als je zuvor. Die Bauvorhaben der Pharaonen und das opulente Leben der Oberschicht kosten ein Vermögen. Da solche Mengen an Gold aber nicht in den bestehenden Minen abgebaut werden können, müssen immer wieder neue Goldvorkommen lokalisiert und zugänglich gemacht werden. Der Abbau dieses Goldes ist harte Arbeit. Mit einfachen Werkzeugen schlagen die Goldschürfer, meist Nubier unter Aufsicht ägyptischer Vorarbeiter, kleine Spalten in die Felsen. In diesen Spalten entzünden sie Feuer. Durch die Hitze entstehen Haarrisse im Gestein, die es den Arbeitern leichter machen, größere Stücke herauszubrechen. Sobald auf diese mühselige Art und Weise genügend Gestein abgetragen wurde, sieht der erfahrene Goldsucher, ob sich im Inneren des Felsens eine Goldader verbirgt. Vorsichtig wird dann weiteres Gestein abgetragen, das sorgfältig untersucht werden muss, denn häufig sind die einzelnen Goldklumpen sehr klein und können leicht übersehen werden. Kinder und Frauen zerschlagen die abgetragenen Gesteinsstücke, um das darin enthaltene Gold freilegen zu können. Doch nicht nur den Zugang zu Goldvorkommen können sich die Ägypter durch die Eroberung Nubiens sichern. Auch ein strategisch günstiger Zugang zum Roten Meer liegt im ehemaligen Herrschaftsgebiet der Könige von Kerma. Hier, im Küstenbereich des ehemaligen Nubiens, landen regelmäßig arabische Handelsschiffe, die Weihrauch und Edelsteine nach Afrika bringen. Kostbarkeiten, die auch die Ägypter nur zu gerne ihr eigen nennen. Die Bauvorhaben der ägyptischen Pharaonen verschlingen aber nicht nur Unsummen von Gold und Edelsteinen. Sie erfordern auch Hunderte, ja Tausende von Arbeitskräften. Und so dauert es nicht lange, bis junge Nubier als Arbeitskräfte nach Ägypten gebracht werden. Unter der strengen Aufsicht ägyptischer Vorarbeiter müssen sie Tempelanlagen erbauen. Doch damit nicht genug. Die Ägypter fordern auch, dass die Nubier ihren eigenen Göttern abschwören und von nun an den ägyptischen Göttern Opfer darbringen und den Pharao als gottgleichen Herrscher ansehen. Wer sich diesem Befehl widersetzt, wird empfindlich bestraft. Um den Göttern zu zeigen, dass sie das Volk der Nubier endgültig besiegt und zum rechten Glauben bekehrt haben, statten die Ägypter einige Tempelanlagen mit Wandmalereien aus, die die unterdrückten schwarzafrikanischen Nubier als Arbeiter darstellen. Für die einst so stolzen Nubier ist dies eine unvorstellbare Demütigung. Und so ist es nicht verwunderlich, dass es mit dem langsamen Verfall der ägyptischen Hochkultur Ende des zweiten Jahrtausends vor Christus zu einem erneuten Machtwechsel im Niltal kommt. In der Gegend von Karima am östlichen Nilufer gründen nubische Fürsten einen neuen Staat. Der Name, den sie ihrem Reich geben, ist Kusch, so wie sie von den Ägyptern schon immer genannt wurden. Ihr Ziel ist klar. Sie wollen ihr Land zurückerobern und auch den Ägyptern empfindliche Verluste zufügen. Da die innenpolitische Situation in Ägypten sehr angespannt ist und das Land längst in viele kleine Königreiche zerfallen ist, gelingt es den Nubiern schnell, die Vorherrschaft über die einstigen Unterdrücker zu übernehmen. Bis weit in die Mitte des ersten Jahrtausends vor Christus hinein regieren die Könige von Kusch von nun an über das Land am Nil und sichern sich so als 25. ägyptische Dynastie für alle Zeit einen Platz in der ägyptischen Geschichte. Die dritte Station unserer Reise durch die Weltgeschichte führt uns nach Asien. Dort entsteht im Tal des Gelben Flusses die erste chinesische Hochkultur. Fluch und Segen zugleich ist er, der Huanghe, der gelbe Fluss, der sich rund 5000 Kilometer durch den Osten Chinas schlängelt. Eigenwillig bahnt er sich seinen Weg von seinem Ursprung im nordöstlich gelegenen Tibet entlang dem Südrand der Wüste Gobi um das Ordos-Plateau herum bis in die große Ebene. Seine gelbe Farbe verdankt er Unmengen von Schlamm und Dreck, die er in seinen gewaltigen Wassermassen mit sich führt. Mehrfach ändert der Fluss in der jahrtausendealten Geschichte Chinas seinen Lauf und macht die Dörfer und Städte entlang seines Ufers dem Erdboden gleich. In den Jahren aber, in denen er maßvoll aus seinem Bett tritt, profitiert die Landwirtschaft von dem fruchtbaren Schlamm, den er mit sich bringt. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die ersten Siedlungen der Bronzezeit, die auf chinesischem Boden entstehen, genau hier in den Flusstälern des Huanghe errichtet werden.